Regen fällt auf leere Straßen. Es weht ein kalter Wind. Du sitzt allein in deinem Zimmer, hilflos wie ein Kind. Es ist vorbei, er wollte frei sein, ließ dich allein zurück. Nichts blieb von all den schönen Träumen und von dem großen Glück. Doch glaub mir, Baby Blue, auch das gehört dazu. Das Leben ist kein Spiel, doch es gibt auch viel. Irgendwann wirst du verstehen, denn bald schon, Baby Blue, da lacht das Glück dir zu. Weil jemand, der dich liebt, sein Herz dir gibt, dann wird alles wieder gut. Oh, Baby Blue. Du hast geglaubt, er bleibt für immer, weil er dich wirklich liebt. Doch seine Liebe war ein Spiel nur, das hast du nicht verdient. Die vielen Tränen seinetwegen, er ist sie gar nicht wert. Denn irgendwann wirst du erfahren, wem dein Herz gehört. Denn glaub mir, Baby Blue, auch das gehört dazu. Das Leben ist kein Spiel, doch es gibt auch viel. Irgendwann wirst du verstehen, denn bald schon, Baby Blue, da lacht das Glück dir zu. Weil jemand, der dich liebt, sein Herz dir gibt, dann wird alles wieder gut. Oh, Baby Blue. Auch wenn es heute noch wehtut, die Tränen gehen vorbei, weil nach den grauen Wolken bald die Sonne wieder scheint. Doch glaub mir, Baby Blue, auch das gehört dazu. Das Leben ist kein Spiel, doch es gibt auch viel. Irgendwann wirst du verstehen, denn bald schon, Baby, weil jemand, der dich liebt, sein Herz dir gibt, dann wird